Erster, hört zu, ihr Leute von Jakob. Ihr nennt euch Israel. Ihr kommt aus Juda. Ihr schwört bei Jahwe und sprecht über den Gott Israels. Aber ihr seid nicht ehrlich. Zweiter, sie nennen sich nach der heiligen Stadt. Sie verlassen sich auf den Gott Israels. Sein Name ist Jahwe, der Herr der Heere. Dritter, ich habe euch schon lange gesagt, was passieren wird. Es kam von mir. Ich habe es euch mitgeteilt. Dann habe ich es schnell getan, und es ist passiert. Vierter, ich wusste, dass du sehr stur bist. Du wolltest nicht hören. Fünfter, ich habe es dir schon lange gesagt, bevor es geschah. Dann konntest du nicht sagen, mein Götze hat das gemacht. Sechster, du hast es gehört. Sieh es jetzt alles. Wollt ihr es nicht zugeben? Ich sage dir jetzt neue Dinge. Es sind Dinge, die du nicht wusstest. Siebter, es ist jetzt passiert, nicht schon lange her. Du hast es vor heute nicht gehört. Dann kannst du nicht sagen, ich wusste es schon. Achter, du hast es nicht gehört. Du wusstest es nicht. Ich wusste, du bist sehr untreu. Man nennt dich einen Übertreter von Geburt an. Neunter, wegen meines Namens halte ich meinen Zorn zurück. Wegen meiner Ehre halte ich ihn für dich zurück. So vernichte ich dich nicht. Zehnter, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber. Ich habe dich im Leid geprüft. Elfter, ich tue es für mich selbst. Mein Name soll nicht entehrt werden. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Zwölfter, höre auf mich, Jakob und Israel, die ich gerufen habe. Ich bin es. Ich bin der Erste und der Letzte. Dreizehnter, meine Hand hat die Erde gemacht. Meine rechte Hand hat den Himmel ausgebreitet. Ich rufe sie, und sie stehen alle da. Vierzehnter, kommt alle zusammen und hört zu. Wer von ihnen hat das gesagt? Der, den Jahwe liebt, wird seinen Willen an Babel tun. Er wird seine Macht an den Chaldern zeigen. Fünfzehnter, ich habe es gesagt und ihn gerufen. Ich habe ihn geführt und ihm Erfolg gegeben. Sechzehnter, kommt her zu mir und hört das. Von Anfang an habe ich nicht heimlich gesprochen. Seit es geschah, war ich dabei. Jetzt hat der Herr, Jahwe, mich mit seinem Geist gesandt. Siebzehnter, so spricht Jahwe, dein Retter, der Heilige Israels. Ich, Jahwe, dein Gott, lehre dich, was gut für dich ist. Ich führe dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Achtzehnter, wenn du auf meine Gebote hören würdest, dann wäre dein Glück wie ein Fluss. Dein gutes Handeln wäre wie die Wellen des Meeres. Neunzehnter, deine Kinder wären so viele wie der Sand. Deine Nachkommen wären so viele wie die Körner der Erde. Dein Name würde nicht ausgelöscht. Zwanzigster, geht aus Babel weg. Flieht von den Chaldern mit großem Jubel. Sagt das allen. Verkündet es bis ans Ende der Erde. Sagt, Jahwe hat seinen Diener Jakob gerettet. 21. Sie hatten keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte. Er ließ Wasser aus Felsen fließen. Er spaltete Felsen, damit Wasser kam. 22. Jahwe sagt, es gibt keinen Frieden für die, die Gott nicht folgen.